Aber Nicole war leider nicht zu Hause. Schade. Ich hinterließ eine kurze Nachricht auf dem Anrufbeantworter, legte auf und zog meine Telefonkarte aus dem Apparat. Dann eben alleine, dachte ich mir, leicht enttäuscht. »Sie sprechen Deutsch«, hörte ich in diesem Moment eine Stimme. Ein harmloser Satz eigentlich, aber in dieser Gegend kann das auch eine klassische Touristenfalle sein. Vorsichtig drehte ich mich um. Ich muss zugeben, ich war überrascht. Vor mir stand ein Typ in einem ziemlich schicken Anzug. »Entschuldigen Sie«, sagte er und deutete auf die offenen Telefonkabinen. »Könnten Sie mir vielleicht erklären, wie diese Dinger funktionieren?« Ich sah das Kleingeld in seiner Hand und schüttelte den Kopf. »Mit Münzen geht das nicht«, antwortete ich. »Hier in Frankreich brauchen Sie eine Telefonkarte.« Er ballte die Hand zu einer Faust, öffnete sie wieder. »Und wo bekomme ich so eine Karte?« »Nicht im Bahnhof«, sagte ich. »Sie müssen in ein Tabakgeschäft.« Er sah mich erstaunt an. »Ich weiß«, fügte ich hinzu, »für uns Ausländer ist das ein bisschen ungewohnt.« »Und wo finde ich so einen Laden?«, fragte er weiter. »Naja, so genau weiß ich das auch nicht.« Ich überlegte einen Augenblick. »Aber warten Sie mal, nehmen Sie doch einfach meine.« Er sah mich wieder an, noch erstaunter, fast ungläubig. »Das würden Sie machen?«, fragte er. Ich nickte und hielt ihm die Karte hin. Er streckte schon die Hand aus, zögerte dann. »Es ist aber ein Ferngespräch nach Deutschland.« »Egal«, sagte ich, »wenn es nicht zu lange dauert.« »Nein, bestimmt nicht«, sagte er und nahm die Karte. »Und es ist wirklich ein Notfall, sonst würde ich nicht...« »Schon gut«, meinte ich. Ich wollte auch die Münzen nicht, die er mir zustecken wollte, und ging ein wenig zur Seite. »Bleiben Sie doch hier«, sagte er, während er schon wählte. Offenbar traute er den Telefonapparaten immer noch nicht. Ich machte trotzdem ein paar Schritte. Allerdings sprach er dann so laut, dass ich auch so noch jedes Wort verstand.